Bei Antenne Düsseldorf wird jetzt der Bürgerfunk ausgestrahlt. Die redaktionelle und produktionstechnische Verantwortung liegt bei den Bürgerfunkgruppen. Das reguläre Programm von Antenne Düsseldorf hören Sie wieder in einer Stunde. Sind wir wieder bei 104,2 MHz, dem Radiosender von und für Erwerbslose und prekär Beschäftigte. Wir haben inzwischen Sommerferien. Es ist richtig heiß. Man möchte eigentlich gar nichts mehr machen, nur noch relaxen. Und aus diesem Grund machen wir heute eine Sondersendung, eine Sonderferiensendung. Es steht ja außerdem noch das Rockfestival Rock gegen Rechts vor der Tür. Und deswegen, heute gibt's Musik, Musik und nochmal Musik. Und zwar von Interpreten, die entweder in Düsseldorf geboren sind, da gearbeitet haben, arbeiten oder leben. Unter dem Motto Düsseldorf ist bunt, bringen wir eine bunte Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen. Natürlich kann diese Mischung nicht vollständig alle Musikrichtungen abdecken, die es gibt. Da habt ihr ja sicher Verständnis dafür, weil wir haben nur eine Stunde zur Verfügung. So, erstmal noch den Veranstaltungshinweis für nächsten Samstag. Unter dem Motto Umsonst und draußen gibt es dieses Jahr das vierte Rock gegen Rechts Festival im Düsseldorfer Volksgarten auf der Ballonwiese. Nächsten Samstag ab 15 Uhr. Jeder, der gegen Rassismus und rechte Hetze ist und vielleicht auch noch Musik mag, sollte dahin gehen. Wie das Motto schon sagt, der Eintritt ist kostenlos. Außer Musik gibt's Essen und Getränke zum kleinen Preis. Außerdem jede Menge Infostände von unzähligen antirassistischen, linken und alternativen Gruppen. Wenn ihr bis zum Ende der Sendung dabei bleibt, präsentieren wir euch zum Schluss mal als Vorgeschmack eine kleine Hörprobe von einer der fünf Bands. Aber erstmal fangen wir jetzt an mit unserem Schnupperkurs durch die Düsseldorfer Musikszene. Ich übergebe jetzt an Angelika. Hallo, ich begrüße euch auch und fange als erstes mit der Gruppe Kraftwerk an. Diese Band wurde 1970 in Düsseldorf gegründet. Sie leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet des Elektro-Rocks oder auch Elektropops oder wie man es nennen möchte. Sie inspirierten international so viele Künstler, dass ich die hier gar nicht alle nennen kann. Zu den Musikstilen, die sie beeinflussten, gehören der Synthie-Pop, Elektro-Funk, Detroit-Techno und einen entscheidenden Einfluss übten sie auch auf die Anfänge des Hip-Hop aus. Jetzt etwas zu dem Thema ihrer Musik. Das ist die moderne Technik und ihre Beziehung zum Menschen. Jetzt zitiere ich mal etwas von Wikipedia. Dem Personen- und Starkult setzte Kraftwerk das Konzept der Entpersonalisierung entgegen. Das bedeutet also, ungefähr jedenfalls, dass die einzelnen Bandmitglieder ihre Rolle innerhalb der Gruppe als System, als Maschine einnehmen. Auch bei Live-Auftritten werden denn auch die echten Musiker teils von Bandrobotern ersetzt. Okay, nun aber zu den Musikstücken. Ab Mitte der 70er Jahre erschienen in rascher Reihenfolge die Alben Autobahn, Radioaktivität und Transeuropa Express. Danach kehrte Kraftwerk nach längerer Zeit wieder auf die Bühne zurück, und zwar als Roboter verkleidet. Das neue Album hieß Menschmaschine, aus dem wir jetzt die Roboter spielen. sind wir voller Energie. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Funktioniert Automatik. Jetzt wollen wir tanzen, Mechanik. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Wir sind die Roboter. Я твой работник. Я твой слуга. Я твой работник. Von der Vergangenheit in die Gegenwart. Und sofort fällt uns bei der Gelegenheit Stabil Elite ein. Stabil Elite, die Düsseldorfer Band, wurde 2007 gegründet und wandelt ganz offensichtlich auch auf Kraftwerksspuren. Die Band brachte 2011 eine EP mit dem Namen Gold heraus. Diesen Titel werden wir gleich einspielen. 2012 erschien das Debütalbum Du's Buß auf dem Markt und 2016 folgte ihr zweites Studioalbum Spumante in digitaler Form. Hören wir aber jetzt Gold. Alles, was Spreche ich jetzt über einen Musiker der Düsseldorfer Musikszene, der auch schon sehr lange im Geschäft ist und mit seiner Musik schon ungefähr vor 50 Jahren angefangen hat. Es geht um Marius Müller-Westernhagen, der 1948 in Düsseldorf geboren wurde. Und er hat jetzt Mitte Juli ein Unplugged MTV Live-Konzert gegeben, ein zweitägiges, bei dem er auch ein Duett mit Udo Lindenberg, seinem alten Freund, gesungen hat, der ja übrigens, wie ich heute erfahren habe, auch in Düsseldorf eine Zeit lang als Hotelangestellter gearbeitet hat. Marius Müller-Westernhagen nannte sich später nur noch Westernhagen, weil er überhaupt auch eine Wandlung vollzogen hatte. Also, wie es auch mal geschrieben stand, dass er vom Rüpel-Image weg wollte und andere Sachen mehr vielfältigerer Natur gemacht hat. Er hat also einige Facetten und diese ganzen Jahrzehnte kann ich nicht hier irgendwie wiedergeben. Ich möchte mich heute auf den politischen Aspekt seines Werks beschränken und dabei anfangen mit einem Stück, das er im Rahmen der damaligen Terroristenszene der RAF, also in den 70er Jahren, geschrieben hat. Es geht dabei um einen Menschen, der verhaftet wird und tagelang im Gefängnis ist. Und dann stellt sich heraus, dass er eben unschuldig ist, aber von einem Nachbarn, der als Pensionär jetzt quasi diesen Hauptberuf ausübt, denunziert wurde als Sympathisant eben der Terroristen. Der Song endet mit den Worten: Falls wir glauben sollten, Terror könnte man durch Terror bremsen, dann sind wir bald wieder soweit. Das nächste Stück, das ich ausgesucht habe, kurz zu beschreiben, handelt davon, wie jemand also nach dem Terroranschlag 2001 in den USA stirbt. Die letzten Gedanken also von einer Person, die eben stirbt, und der ganze Text geht nur darum, um diese Sekunden wahrscheinlich des Todes. Auf jeden Fall möchte ich auch hier wieder das Ende zitieren: Schwör keine Rache, gebranntes Kind. Gewalt und Gegengewalt kann man natürlich über die Jahrtausende der Geschichte verfolgen, aber auch gerade heute in der Zeit, wo also Gewaltnachrichten einen täglich erreichen, auf der ganzen Welt, also sehr viel auch im Moment passiert, finde ich das eben auch besonders aktuell. Ein Lied, das außer den Partykrachern von Westernhagen bekannter ist, ist das Lied Freiheit, das auch mit der Wende in Verbindung gebracht wird, aber vorher erschienen ist und also jetzt nicht direkt damit zu tun haben kann. Ich finde das sehr interessant, auch wieder diesen aktuellen Bezug herzustellen. Und zwar ist es so, dass davon gesprochen wird, dass also Verträge gemacht werden und dass eben die Freiheit dadurch eingeschränkt wird. Und so etwas könnte uns ja jetzt bevorstehen mit den CETA- und TTIP-Verträgen. Es ist so, dass mir jetzt nicht jeder Satz bei diesem Lied total zusagt. Ich kann zum Beispiel jetzt nicht mit diesem Satz was verbinden: Freiheit ist die einzige, die fehlt. Weil da frage ich mich jetzt, warum die einzige? Und außerdem bin ich der Meinung, dass wir doch in unserer Gesellschaft in relativ vielen Bereichen mehr Freiheit haben als viele andere Menschen auf der Welt. Aber trotzdem gefällt mir dieses Lied. Und besonders auch dieser eine Satz gefällt mir sehr gut, wo er singt: Alle, die von Freiheit träumen, sollen's feiern, nicht versäumen. Jetzt also Westernhagen mit Freiheit. die Verträge sind gemacht. Und es wurde viel gelacht. Und was Süßes zum Dessert. Freiheit, Freiheit. Die Kapelle rum-tata. Und der Papst war auch schon da. Und mein Nachbar faule weg. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Freiheit, Freiheit ist die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht naiv. Der Mensch ist leider primitiv. Freiheit, Freiheit wurde wieder abbestellt. Alle, die von Freiheit träumen, sollten's feiern, nicht versäumen, sollen tanzen, auch auf Gräbern. Freiheit, Freiheit ist das Einzige, was zählt. Ist das Einzige, was zählt. So, wir haben jetzt Westernhagen gehört. Jetzt müssen wir einen richtigen Stilbruch begehen, weil jetzt kommen wir zu einer Band, die völlig anders ist. Und zwar Mono und Nikita Men. Mono und Nikita Men ist eine deutschsprachige Band, die 2004 von Monika Jaschk und Nick Tilstra 2004 in Düsseldorf gegründet wurde. Ihre Musik mit zumeist sozialkritischen Texten hat musikalische Einflüsse von Reggae, Dancehall, Hip-Hop, Popmusik und Punk und lässt sich nicht eindeutig zuordnen. 2011 erschien ihr Album Unter Freunden. Den gleichnamigen Titel werden wir nachher einspielen. 2015 wurde das Album Im Rauch der Bengalen veröffentlicht. So, jetzt erstmal zu Unter Freunden. Partymacher, wir sind wieder am Start für die Tanzer, Punks und Partylover. Unter Freunden, wo sind unsere Leute? Überzeugt in die Band, überall nur noch Hände. Hallo, hallo und wie gebe die Partymacher. Wir sind wieder am Start für die Tanzer, Punks und Partylover. Unter Freunden, wo sind unsere Leute? Überzeugt in die Band, überall nur noch Hände. Mal rein. gibt es mehr als nur fetten Sound und gute Vibes. Wir halten alle Wetten auf alle, die uns schicken. Wenn wir könnten, würden wir sogar die Welt retten. Nur weil wir feiern wollen, heißt das noch lange nicht, dass wir das Maul halten, Mix Party und Politics. Die Leute wollen mehr, okay, bitte sehr. M&N auf Rotation, durchdrehen den Kreisverkehr. Oh, M&N schlagen Alarm, man ist sich einig. Wir feiern immer eine Party bei unseren Live-Gigs. Wenn wir die Bühnen betreten, dann nicht alleine. Seid ihr am Start, hallo, ich will erscheinen. Hallo, hallo und Megabunny Partymacher. Wir sind wieder am Start für die Tanzerbank und Partylacher. Unsere Freunden, wo sind unsere Leute? Überzeugt, independent, überall nur noch Hände. Hallo, hallo und Megabunny Partymacher. Wir sind wieder am Start für die Tanzerbank und Partylacher. Unsere Freunden, wo sind unsere Leute? Überzeugt, independent, überall nur noch Hände. Angelika, Mono und Nikita Men hast du ja live erlebt. Ja. Wie war das denn? Erzähl doch mal. Ach, das hat mir unheimlich gut gefallen. Es ist wirklich so, wie es gerade auf dem Lied auch gesagt wurde, dass sie da total die Feierstimmung verbreiten, das Publikum auch sehr mitziehen, also die dann zum Teil auch die Lieder da auswendig singen, wie das ja auch bei den Hosenkonzerten oder auch beim Westerhagen wahrscheinlich ist, dass das Publikum so richtig animiert wird, mitzumachen. Und der Nikita Men, der ist ja auf der Kiefernstraße aufgewachsen. Damals noch war das die Hausbesetzer-Szene, also in diesem Milieu ist er groß geworden. Und einen Auftritt habe ich gesehen im Zack, wo wir ja auch immer unser Mittwochsfrühstück haben. Und da war er also quasi wie zu Hause und hat da viele Bekannte auch gesehen. Und es war so ein sehr intimes, kann man sagen, Konzert. Und du hast auch Carmen Braun da gehört? Nicht dort. Die habe ich auf den Afrika-Tagen gehört und das möchte ich jetzt auch nochmal ankündigen, dass die nächsten Afrika-Tage nicht an diesem Wochenende, wo ja Rock gegen Rechts ist, sondern danach das Wochenende im Freizeitpark auf der Ulmbergstraße stattfinden, genau gegenüber vom Aachener Platz, wo immer der Trödelmarkt ist, und zwar vom 12. bis 14. August. Man kann das nachlesen, also kann man suchen unter Afrika-Tage Düsseldorf. Oder auch vom Veranstalter her gesehen ist es enije.de, wird geschrieben enije.de. Das ist ein Verein, der sich also für die kulturelle Zusammenarbeit zwischen vor allen Dingen Afrikanern und Deutschen einsetzt, also kulturelle Projekte fördert. Dort tritt Carmen Braun am Sonntag, dem 14.08. um 6:30 auf. Also bei den Afrika-Tagen gibt es auch sehr viel Musik, ja, wenn ich dich richtig verstanden habe. Es gibt viel Musik, dort ist eine Bühne, wo eben ständig eigentlich Musiker spielen, beziehungsweise in den Pausen auch ein DJ auflegt. Und es gibt Stände eben mit Getränken, afrikanischem Essen, mit Sachen, die man kaufen kann, afrikanische Kunst. Also bei schönem Wetter ist dort wirklich so ein tropisches Feeling. Und viele Leute kommen da zusammen, eben viele Migranten mit Deutschen gemischt. Und ich finde die Atmosphäre immer sehr schön. Wir kommen jetzt nochmal zu Carmen Braun zurück. Das ist ja jetzt unsere nächste Interpretin, die wir auflegen werden. Dann spielen wir den Titel von ihr, und zwar Rebel Woman. Das ist ihr jüngster Song. You, it's all for me. Hey, mister, you gotta stop. So, jetzt haben wir uns vertan mit dem Song. Entschuldigt bitte. Das war jetzt It's All For You, ein älterer Song. Noch ein paar Sachen zu ihrer Person. Carmen Braun ist Afro-Portugiesin. Ihre Eltern sind aus Mosambik. Sie ist in Portugal geboren, lebt seit 15 Jahren in Düsseldorf. Und ihre Musik, das ist hauptsächlich so Funk, Soul, Dancefloor. Ja, sie verbindet Europa und Afrika, so Afrobeat. Sie hat sogar 2009 einen Preis gekriegt für den besten deutschen Funk. Wir machen jetzt weiter mit, die kennt ihr es alle, die Toten Hosen. Die Toten Hosen sind dermaßen bekannt in Düsseldorf, natürlich nicht nur hier, dass ich ganz wenig über sie nur sagen möchte. Sie gründeten sich im Jahre 1982 und zwar sind sie aus der Punkbewegung hervorgegangen. Sie haben sich immer klar gegen Rechtsradikalismus positioniert und auch bei Rock-gegen-Rechts-Veranstaltungen gespielt. Die Lieder, die gegen Rechtsradikalismus ganz klar sich richteten, hießen einmal Sascha, ein aufrechter Deutscher. Der Inhalt handelt von einem Rep, also einem Anhänger der Partei Die Republikaner. Und in Hier kommt Alex wird ein Neonazi und seine Horrorshow beschrieben. Das Lied Europa, in dem der Untergang eines Boots mit afrikanischen Flüchtlingen geschildert wird, haben wir schon zweimal hier bei Megahertz gespielt. Für heute haben wir ein anderes Lied zu diesem Thema ausgesucht von einer Band, die nächsten Samstag bei Rock gegen Rechts auftreten wird. Gerade jetzt habe ich von diesem traurigen Thema der Flüchtlinge gesprochen, aber auch die Hosen haben diese zwei Seiten sehr stark in ihrem Repertoire. Einmal die Gesellschaftskritik, zweitens aber auch das Feiern, weil wahrscheinlich kennen alle das Lied An Tagen wie diesen. Und da wir am Schluss eben jetzt das Thema der Flüchtlinge noch einmal aufgreifen, möchte ich also von den Hosen diesmal etwas aus dem Bereich bringen, der mehr zu der Seite der Hosen gehört, die ja auch bei ihren Konzerten ganz stark in den Vordergrund tritt, eben das Party machen. Sie haben in den 80er Jahren in Zusammenarbeit mit dem Rapper Fab Five Freddy eine Hip-Hop-Version ihres alten Hits Eisgekühlter Bommerlunder eingespielt. Dieser Rapper rappt also auf Englisch und immer wieder kommt auch etwas vor, so ähnlich wie Eisgekühlter Bommerlunder und am Schluss meine ich auch Düsseldorf gehört zu haben. Der Titel heißt Hip-Hop Bommi Bob. Viel Spaß nun mit den Hosen. On the subway line, invited to a wedding party of some friends of mine. North, south, east, even west, I knew when I arrived the party would be fresh. So my train stopped at the dock. I felt that it was time to hit the hop. To the hip hip, the hop, you don't stop. Yeah, that body rock. I wanted something to drink and a bite to eat, a place to go party and rock to the beat. So when I turned the corner, to my surprise, I heard a sound that made me realize. I heard a sound. When I turned the corner, I knew that I wasn't a goin'. I heard the turn the corner, what did I hear? 100 voices shout loud and clear, and this is what I heard them say. Ice the cool the Bamalunda, Abamalunda, ice the cool, they said. Ice the cool the Bamalunda, Abamalunda, ice the cool. In that suit, I'm the lickest room shaking, I'm the lickest room, I'm dancing twice, the lick the bruta. Ice man shaking, ice man. I check it out. He said the formula for feeling fine is to drink Bamalunda all the time. So come on, y'all, and you drink it up. The Bamalunda can make you shake your butt. Oh yeah, this drink is right on time. He said a couple of sips and it will blow your mind. You see, to drink Bamalunda, you don't need class. You can be a smelly bum sitting on your ass. You can be a king or even a queen. And when you drink Bamalunda on the scene, you see, cause some drink it and stand on their head. Bamalunda rock the living and rock the dead. So get off your seat and rock to the beat, to the beat. Stop, stop, stop, stop your feet to the bomba, bomba, bomba, bomba, loon the beats and check it out. Toten Hosen in the place to be, all together now. Let me hear you sing. Eisgekühlter Hammer. Bommelunder Eis. Wait, wait, Stumpkopf, Stumpkopf. You guys must be from Düsseldorf. You see, rapping to the beat is not hard. For me, rap rocking is my job. The stuff you're talking sounds like crap. You don't even understand the meaning of rap. You don't even know how to keep the beat. Y'all sound like a clown and stare at me. I can tell by the clothes and the way you look. And you can never ever make it to the fashion book. And you can giggle, shout, and do shit like that. If you can't keep the beat, you never make the rap like this. And you don't stop. That's not the way that you rap. You better keep practicing all night long. And maybe in 100 years you'll have a hit song. Well, I'm sick and tired of this boomerlander job. Going back to New York with the people alive. So check, check, check it out. Freddie Love is where you be about. Tote the house and let me hear you do it to the beat. Oh yeah. Trini, come on, scratch it up. Yeah, let's do it. To the beat. Oh. Cappy, come on, let me hear you rock the house. That's not that big. Rock the house. Rock the boat, baby. Righty, rock it. Check it out. What do you mean this beat? Andy, come on. Yeah. Ooh. Now check it out, loser. Beat. Kick to the beat. Trini. Yeah. The beat. Yeah. Yeah, good man. Rock it. Come on, hip, come on, hop, come on. Hip hop. Bop it, bop. Hip hop. Hop it. Hip hop. Bop it, bop. You guys gotta rock that house, man. You gotta like rock. I sing with you, don't stop. You gotta rock, you don't stop. Don't stop, the rock. Look at the rhythm of the beat, come on. To the rhythm of the beat, we can make it. Nach diesem Ausflug in die 80er Jahre machen wir jetzt einen Schritt zurück, und zwar in die 70er Jahre. Nicht nur die ehemaligen Schüler des Lessing-Gymnasiums werden sich über den kleinen Ausschnitt dieser Band aus dem Album Nordland jetzt freuen. Ich denke, es ist auch ein nostalgischer Trip noch einmal zurück in die frühen 70er Jahre. Streetmark, eine bekannte Düsseldorfer Band aus ihrem ersten Album Nordland. Demnächst an dieser Stelle bestimmt wieder etwas mehr davon. Thank you. So wie wir am Anfang besprochen haben, kommen wir jetzt nochmal zurück zu Rock gegen Rechts. Also auch zu dieser Notwendigkeit, warum es wichtig ist, auf so ein Konzert zu gehen. Es gab in Düsseldorf 2015 alleine 18 Aufmärsche von der fremdenfeindlichen Dugida. Dazu kamen weitere von NPD, von REPS, Pro-NRW, AfD und wie sie alle heißen. Die Rechten haben sich Düsseldorf 2015 als Aufmarschgebiet ausgesucht. Inzwischen sind sie, so wie ich gehört habe, nach Duisburg weitergezogen. Eine ganze Zeit lang hat Melanie Dittmer für jeden Montag des Jahres 2015 Demonstrationen in Düsseldorf angemeldet. Das konnten sie dann zwar auch dank unserer Gegenproteste nicht durchhalten, aber monatelang wurde für eine Handvoll Rechter die halbe Innenstadt abgesperrt. Also das war ungeheuerlich, auch für die Anwohner, die da wohnen. Die konnten nicht in ihre Häuser. Die Geschäftsleute haben Minus gemacht. Das war ein Unding. Und da kam ungefähr am Schluss, da kamen vielleicht so 50, 60 Leute. Die haben praktisch die ganze Stadt in Atem gehalten. Und wir finden es wichtig zu zeigen, dass in Düsseldorf kein Platz für Nazis ist und dass Flüchtlinge willkommen sind und dass ihr euch für ein friedliches Zusammenleben aller in Düsseldorf lebender Menschen einsetzt, egal woher sie kommen und egal welche Wurzeln sie haben. Kommt deswegen zu Rock gegen Rechts nächsten Samstag, den 6. August in den Volksgarten auf die Ballonwiese ab 15 Uhr. Und so, wie wir auch am Anfang besprochen haben, gibt's jetzt zum Abschluss noch eine kleine Hörprobe von einer der Bands. Die Band heißt Rubbel die Katz, ist eine Punkrockband, auch aus Düsseldorf. da, jammern über Arbeit. Keine Zeit für Hobbys, kümmern uns nicht um die anderen. Doch manche wissen genau, dran schuld sind Asylanten. Lass sie uns niederbrennen, damit es uns besser geht. So, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, unser musikalischer Ausflug hat euch gefallen und kommt am 6. August in den Volksgarten ab 15 Uhr, Rock gegen Rechts. Ich möchte mich auch von euch verabschieden und vielleicht sehen wir uns bei Rock gegen Rechts oder eben, wie ich auch angekündigt habe, bei den Afrikatagen im Ulenberger Freizeitpark gegenüber vom Aachener Platz. Am Freitag oder Samstag oder Sonntag, den 12., 13. und 14. August. Und wir hören uns wieder am 28. August. Tschüss. Tschüss. Ich brauche kein Geld, ich brauche keine Frauen, ich brauche kein Ferrari, kein Baden mit Schaum. Ich brauche kein Schloss und keinen Sonnenschein. Ich muss auch kein Rock'n'Rollstar sein. Ich brauche kein Whisky und kein Kokain, aber geil ist schon, als in der Gosse zu liegen. Ich kann mit dir leben in einem Zimmer mit nem Klo überm Hof und ner Menge Kummer. Ich klag auch nicht, wenn die Kinder schreien, wenn deine Mutter mich schimpft, schuld sei ich allein. Es macht mir nichts aus, wieder arbeitslos. Aber geiler wär's schon, wir hätten viel Moos. Glaub an mich, Schatz, wenn ich in die Seiten dresche. Ich sing den Blues und du machst die Wäsche. Hab mit mir Geduld, ich schreib einen Hit. Und wenn ich das bringe, dann nehm ich dich mit, dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, kann uns mal. Verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann's mal. Trinken wir Shampoos, bis wir verrecken. Und wer das nicht geil findet, der kann's mal.